und mitnehmen. Sie ist verheiratet, verwitwet. Aus der Ehe sind zwei Kinder da, die erwachsen sind. 35, 36 Jahre. Sie sind aktiver Offizier geworden im Jahr 1901. Und sie sind im Jahr 1972 zur Führerreserve versetzt worden. Zur Führerreserve versetzt befanden sie sich bis zu ihr Ausschluss.